Und er hob seine Eltern auf den Thron empor, und sie fielen vor ihm ehrerbietig nieder. Er sagte: O mein lieber Vater, das ist die Deutung meines Traumgesichts von zuvor. Mein Herr hat es wahrgemacht. Und er hat mir Gutes erwiesen, als er mich aus dem Gefängnis herauskommen ließ und euch aus dem nomadischen Leben hierher brachte, nachdem der Satan zwischen mir und meinen Brüdern zu Zwietracht aufgestachelt hatte. Gewiss, mein Herr ist feinfühlig in der Durchführung dessen, was er will. Er ist ja der Allwissende und Allweise.